überrascht. Was soll denn das Lachen? Unser Peiniger, der alles belauschende Moore, wird morgen sicherlich gehangen oder gespießt. Pamina! Nun? Das reizende Mädchen. Nun? Ist entsprungen. Entsprungen? Entsprungen? Sie entlief vor meinen Augen. So ist der Moor nicht mehr zu retten. Wieso? Du kennst ja den üppigen Wanst und seine Weise. Das Mädchen aber war klüger, als ich dachte. In dem Augenblicke, da er zu siegen glaubte, rief sie Sarastros Namen. Das erschütterte den Mohren. Er blieb stumm und unbeweglich stehen. Indes lief Pamina dem Palmwäldchen zu. Hilf, Sklaven! Schafft Fesseln herbei! Da, seht, Brüder, das Mädchen ist gefangen!